Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So in verse 31 he explains this a little bit better. In Vers 31 erklärt er das noch ein bisschen besser. We are to live as those who live in the world but are not absorbed by it. Wir sollen als solche leben, die in der Welt leben, aber nicht von ihr verschlungen werden. For the world, as we know, it is quickly passing away. Denn die Welt, wie wir sie kennen, vergeht schnell. So Paul is trying to make these people understand. Paulus versucht also, den Menschen klar zu machen. That in very difficult and complex situation, it's really good to focus on eternity and not on this earth. Dass es in sehr schwierigen und komplexen Situationen gut ist, sich auf die Ewigkeit und nicht auf diese Erde zu konzentrieren. Doesn't this remind you of something that Jesus said and did too? Erinnert dich das nicht auch an etwas, das Jesus dazu gesagt hat? Remember John chapter 14 verse 1. Denk an Johannes Kapitel 14 Vers 1. And I've talked about this plenty. Ich habe schon oft darüber gesprochen. In a very, very complicated crisis. In einer sehr, sehr komplizierten Krise. Jesus told him, hey, do not let your heart get troubled. Sagte Jesus zu den Jüngern, hey, lasst euer Herz nicht erschrecken. But how? Aber wie? He told them first of all to believe in God. Zuerst sagte er ihnen, sie sollten an Gott glauben. And in Jesus. Und an Jesus. But then look what he said. Doch dann sagte er ihnen. In my father's house there are many places and I'm going there to prepare a place. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe hin, um eine Stätte zu bereiten. So, in other words, Jesus is telling them, guys, when you're going through a difficult season, move your focus from this earth to heaven. Mit anderen Worten sagt Jesus ihnen, Leute, wenn ihr eine schwierige Zeit durchmacht, dann richtet euren Blick von der Erde auf den Himmel. And this is exactly the same thing what Paul is telling them here. Das ist genau dasselbe, was Paulus hier den Korinthern sagt. I know it's complicated. I know marriage is complicated. I know your property that you purchased, everything is complicated. Ich weiß, dass es kompliziert ist. Ich weiß, dass die Ehe kompliziert ist. Ich weiß, eures gekauftes Eigentum, alles ist kompliziert. So guys, keep reminding yourself that all of these things, including marriage, is quickly passing away. Leute, erinnert euch immer wieder daran, dass all diese Dinge, einschließlich der Ehe, schnell vergehen. Do you know, I look back at my life today. Ich schaue heute auf mein Leben zurück. And been married for 37 years. Ich bin seit 37 Jahren verheiratet. And you know, when I was first getting married, I thought, man, what is it gonna feel like when we'll be married for 10 years? Als ich heiratete, dachte ich, Mann, wie wird es sich wohl anfühlen, wenn wir 10 Jahre verheiratet sind? I look back in 37 years and it has gone so quickly. Ich schaue auf die 37 Jahre zurück, sie sind so schnell vergangen. And Paul is reminding us that everything has been looked at from a point of eternity. Paulus erinnert uns daran, dass wir alles aus der Perspektive der Ewigkeit anschauen müssen. I really like how the Passion expresses or specifically uses that one word. Mir gefällt es sehr, wie die Passion dieses eine Wort ausdrückt. He says, we are to live as those who live in the world, but are not absorbed by it. Wir sollen als solche leben, die in der Welt leben, aber nicht von ihr verschlungen, von ihr absorbiert werden. You know, in crisis, the people who are most shaken are the ones who are absorbed by the world. In einer Krise werden die Menschen am meisten erschüttert, die von der Welt absorbiert werden. And people who have not allowed themselves to be absorbed by the world, they're going to navigate just fine through any crisis. Und Menschen, die sich nicht von der Welt aufsaugen lassen, werden gut durch jede Krise navigieren. So verse 32. Vers 32. Because of this, we need to live as free from anxiety as possible. Deshalb müssen wir so frei wie möglich von Angst leben. Now, we always need to live free from anxiety. Always, it's a biblical command. Wir müssen immer frei von Angst leben. Immer, das ist ein biblisches Gebot. But isn't this is almost like a contradiction. Das ist fast wie ein Widerspruch. Or shall we say, in English we would call this an oxymoron. Im Englischen würden wir das als Oxymoron bezeichnen. Because you are always supposed to live free of anxiety. It's what the Bible teaches. Denn du sollst immer frei von Angst leben. So lehrt es die Bibel. Now look at this. Doch, schau mal. Paul is writing about really difficult and complicated situation. Paulus schreibt hier über eine wirklich schwierige und komplizierte Situation. Normally you would say, I understand that in really, really hard times, yeah, you were a little bit more. Let's help you. Normalerweise würde man sagen, ich verstehe, dass du in wirklich schweren Zeiten steckst. Ja, du trägst ein bisschen mehr. Ich helfe dir. Paul says the opposite. Paulus sagt das Gegenteil. Paul says, because of this whole complex situation, that's why you have to live as free from anxiety as possible. Er meint, wegen dieser ganzen komplizierten Situation musst du so angstfrei wie möglich leben. Let me tell you what I've learned about anxiety and worry. Ich will dir sagen, was ich über Angst und Sorgen gelernt habe. I've learned that anxiety and worry will actually amplify the problem that you already have. Ich habe gelernt, dass Angst und Sorgen das Problem, das du bereits hast, noch verstärken. So think with me. Überleg mal. If you're passing through a huge problem, do you need to amplify this problem? Wenn du ein großes Problem hast, musst du es dann noch verstärken? No. Nein. But anxiety amplifies this problem. Aber Angst verstärkt das Problem. So this is what Paul said, because of all these guys, do everything to make sure that you absolutely are free from anxiety. Deshalb sagt Paulus, deswegen Leute, tut alles, um sicherzustellen, dass ihr absolut frei von Angst seid. And you do this by reminding yourself that everything, marriage, material things, all of these things are just temporary. Das erreicht ihr, indem ihr euch daran erinnert, dass alles, die Ehe, materielle Dinge, all diese Dinge nur vorübergehend sind. And this is the next verse that I sent Daniel when he got married. Den nächsten Vers habe ich Daniel geschickt, als er geheiratet hat. For a single man is focused on the things of the Lord and how he may please him. Denn ein lediger Mann ist auf die Dinge des Herrn konzentriert und darauf, wie er ihm gefallen kann. While a married man is pulled in two directions. Aber ein verheirateter Mann wird in zwei Richtungen gezogen. He's concerned about both the things of God and the things of the world in order to please his wife. Denn er beschäftigt sich mit den Dingen Gottes und auch mit den Dingen der Welt, um seiner Frau zu gefallen. You know what? Weißt du was? I believe that we should take care of our spouse. Ich glaube daran, dass wir uns um unseren Ehepartner kümmern sollten. I believe I've made many mistakes in my marriage. Thank God I understood and fixed them. Ich habe in meiner Ehe viele Fehler gemacht. Gott sei Dank habe ich sie eingesehen und korrigiert. But in the beginning I did not. I made a lot of mess. Aber am Anfang habe ich eine Menge Mist gemacht. Just because I basically lived like I wasn't married. Nur weil ich einfach so gelebt habe, als ob ich nicht verheiratet wäre. And I ignored my wife's feelings. Ich habe die Gefühle meiner Frau ignoriert. I was religious. Ich war religiös. So it was not fun. Das war nicht lustig. But look. Aber schau. I believe that, as I've already said in the beginning of this whole teaching, of this whole series. Ich glaube, wie ich schon am Anfang dieser ganzen Lehrreihe gesagt habe. Look how important this is. A single man is focused on the things of the Lord and how he may please him. Dass dies sehr wichtig ist. Ein lediger Mann konzentriert sich auf die Dinge des Herrn und darauf, wie er ihm gefallen kann. Now this is so important, I'm going to talk a little bit more tomorrow. Das ist so wichtig. Ich werde morgen ein bisschen mehr darüber reden. See you tomorrow. Bis morgen.